herzlich willkommen zum Uncast Episode 530, ein wenig Neues. Tja, die Themen heute natürlich ganz klar ein paar Sachen, die vorgestellt wurden von Firmen, hauptsächlich von Honor und Huawei, ganz einfach deswegen, weil, und das sieht wohl auch so die Technik-Weltpresse so, ja, das ziemlich das einzige Interessante von der IFA, so ist es nun mal, ja, allerdings auch viel andere Themen noch vorhanden. Sehr interessante Geschichten diesmal, naja, wenigstens mal etwas Neues wieder, ja, deswegen auch der Titel. Auch bei Huawei Updates gibt es was Neues, ja, in der Tat, denn es gibt wirklich neue Updates, immer und immer wieder, ja. Also nur als ganz kurzes Status-Update, auch bis zum heutigen Tag, den 7.9., ja, gibt es ganz regulär Play Store Updates und auch Firmware Updates. Ja, vorhin kam gerade eine Parameteraktualisierung über die Systemaktualisierungsfunktion und das heißt, alles funktioniert noch. So, das wollte ich schon mal klargestellt haben. Netflix kostenlos im Browser, zumindest für einige Inhalte. Wer hätte das gedacht? Werde ich auch gleich danach nutzen, ja, denn ihr könnt euch, ich habe hier einen Link in den Shownotes reingesetzt, ihr könnt euch über den Link auch zum Beispiel die geniale Serie, weiß nicht, zumindest ein Teil davon, ja, weiß ich nicht genau, von Stranger Things angucken, ja, Stranger Things, die Kult-Serie, die in den 80ern spielt. Ich wollte gerade die 80er-Kultserie sagen und in der Tat ist das so gemacht wie so eine 80er-Serie, sehr genial, aber tatsächlich mit einem genialen Hintergrund und das ist natürlich super. Es gibt aber auch andere Sachen, Murder Mystery beispielsweise, Elite, Boss Baby, Bird Box und viele andere Sachen gibt es eben zum Angucken. Einfach so, ihr müsst euch auch nicht anmelden oder sonst irgendwas, sondern ihr könnt es direkt angucken. Ich denke, das ist deswegen gemacht worden, um mal zu schauen, ob ihr hier das in eurem Browser Netflix angucken könnt. Also, nützlicher Link, nutzt ihn, solange er noch geht. Was gibt's noch? Tja, gestern bin ich fast von der Couch geflogen, ja. Da schaltet man mal ganz, ganz selten so über die Programme rüber, mache ich ja normalerweise nicht mehr. Und was kommt da? TV-Werbung für die Huawei App Gallery. Wie geil ist das denn? Ja, der richtige Weg meiner Meinung nach. Ja, und zwar wird das jetzt richtig propagiert im TV, damit die Leute auch gezielt nach dieser App Gallery fragen. Ja, und das finde ich cool. Somit kann es also dann passieren, dass die Leute in ein Geschäft gehen und sagen knallhart, ich will diese App-Gallery haben. Und dann müssen sie ein Huawei-Gerät holen. Sehr cool, Wahnsinn. So macht man das. So macht man das. Ja, natürlich muss man, wenn so ein Umschwung kommt, auch das bewerben. Denn die Nachfrage reguliert sich eben auch durch die Bekanntheit beziehungsweise durch das, was suggeriert wird, ja, und deswegen ist es ja auch so, jedes Mal, wenn ich irgendwelche Füller-Reviews gucke, ja, und dann will ich wieder einen neuen Füllfederhalter kaufen, ja, das ist ein Fluch, Leute, ich. Und so ist es halt eben auch hier. Das heißt, die Werbung macht's, die weckt Wünsche und die kann aber auch Ängste dämpfen. Ja, man sieht hier die aktive Werbung und ist dann beruhigt und weiß, mit Huawei ist alles klar. Es geht weiter jetzt mit der App Gallery. Coole Sache. Ja, was auch erstmal cool ist, ja, der Messenger Threema soll Open Source werden. Das heißt, der Quellcode soll offengelegt werden. Ich sag's nochmal ganz kurz, also Open Source Software heißt nicht Free Software im Sinne von freier Software. Und das heißt nicht kostenlos, sondern freie Software. Ja, da wird auch der Richard M. Stallman wird da nicht müde, das zu sagen. Ja, also Open Source Software bedeutet gar nichts. Open Source Software bedeutet, dass jemand die Quellcodes sehen kann. Ja, mir nicht. Die freie Software, wenn es unter einer freien Softwarelizenz steht, dann darf man diese Codes auch nutzen, verändern, selbst ein lauffähiges Kompilat erstellen sozusagen und so weiter und so weiter. Das ist wieder was komplett anderes. Ja, also das sollte man nicht verwechseln. Aber wie auch immer, der Quellcode soll einsehbar sein. Ja, so heißt es. Die sollen in den kommenden Monaten offengelegt werden. Ehrlich gesagt, mich tangiert das nur minimal. Ja, weil ganz einfach, ich sehe da keinen Grund, dieses doch, muss man sagen, geschlossene System dann, auch wenn der Quellcode veröffentlicht wurde, zu unterstützen. Ich sehe auch keine Notwendigkeit, hier 4 Euro rauszuhauen für Funktionen, die es bei beispielsweise Signal eben auch kostenlos gibt. Und beide, sowohl Threema als auch Signal, haben eben nicht die Funktionen, die beispielsweise ein Line aufweisen kann. Wobei Signal durchaus immer mehr in die richtige Richtung geht. Ja, sieht immer besser aus, Stickers und so weiter, ja, Telefonie etc., das ist nicht schlecht, ja, aber wie gesagt, da sehe ich jetzt keinen Grund, hier auf Threema zu wechseln, ja, ganz einfach. Und, oder das überhaupt zu installieren, vom Wechsel kann ja keine Rede sein, aber das überhaupt zu installieren, da gibt es Besseres als echte freie Software. Und damit eben halt auch grundsätzlich sicherer. Ich sag mal so, hat vielleicht einen Grund, warum, wie heißt der nochmal? Oh Gott. das ist peinlich jetzt, ja. Wie heißt denn der nochmal? Der Edward Snowden, ja? Oh Gott, Entschuldigung, vergib mir, Edward, ja? Der Edward Snowden, es hat vielleicht einen Grund, warum der auf Signal setzt. Ja, nur mal so. Okay, gut, weiter geht's. Die Meldung habe ich schon in der Rios Wochensicht gebracht. Ganz kurz vielleicht hier auch nochmal erwähnt, also die US-Regierung möchte auch den Chip-Produzenten SMIC auf diese Ban-Liste setzen und ist ja nichts Neues, ne? Da reihen die sich jetzt ein in eine ganze Riege von Firmen, die eben jetzt gebannt wurden. Ich habe es euch ja gesagt, ne? Mit Huawei fängt es an und das ist nur der Anfang eben und so ist es, aber naja, okay, ihr wisst es ja, ne? Das, was einem nicht umbringt, macht einem stärker und deswegen wird das den Amerikanern noch sehr, sehr, sehr leid tun in der Zukunft, dass sie diesen Schritt gemacht haben, denn jetzt ist klar, dass die Technik in China sich rasant weiterentwickeln wird in dem Bereich Mikroprozessor und dass sie dann vollkommen unabhängig werden und ich hoffe, Europa ist dann auf der richtigen Seite der Mikrochips und nicht auf der Absteigerseite. Ja, okay. Gut, wie auch immer. So, ich mache hier gleich mal das Sternchen weg. So. Xiaomi hat übrigens ein neues Flagship-Device angekündigt. Ein neues Flagship-Device, ja. Eine neue Flagship-Waschmaschine. Es war. Ich habe ja schon oft gesagt, Xiaomi stellt noch ganz andere Sachen her und die haben jetzt ein Top-Modell an Waschmaschinen, beziehungsweise genauer gesagt einen Waschtrockner herausgebracht, der Mijia, ja, und der wäscht und trocknet in einem Gerät, ja, und ist damit jetzt hier mit diesem Teil da, ja, also hat für Furore gesorgt, weil das Ding kostet $400 und verspricht Qualität also für Geräte, die also von zum Beispiel Samsung, ja, weit über 1000 Euro kosten. Ja, das wird spannend werden. Mal sehen. Natürlich hat das Teil auch eine Anbindung, so wie meine LG-Waschmaschine, über die Mijia-App, so dass man das Teil auch steuern kann und auch den Status erfragen kann. Besonders interessant, wenn natürlich die Waschmaschine, jetzt sagen wir mal, was weiß ich, unten in der Waschküche steht, ja, und da kann man nicht dauernd runterlaufen und gucken, wie lange ist die jetzt noch, wie lange geht die jetzt noch, sondern man sieht das dann in der App. Ja, in Echtzeit, das ist ziemlich genial. Und wenn ihr jetzt fragt, ja, da kann man doch einen Timer stellen und da weiß man doch, wann die Waschmaschine fertig ist. Nein, denn moderne, gute Waschmaschinen waschen dynamisch. Das heißt, gerade beim Trocknen ist es so, ja, das heißt, die Maschine stellt erstmal fest, wie viel Wäsche drin ist. Und was für ein Waschprogramm man eingestellt hat. Und anhand von diesen Faktoren wird dann errechnet, wie lange die Maschine laufen muss, dass die Wäsche sauber ist, aber nicht unnötig lange läuft. Ja? Und beim Trocknen ist es noch schlimmer. Während dem Trockenvorgang wird die Wäsche gewogen. Und wenn das Wasser eben verdampft ist, dann ist die Maschine fertig. Und da kriege ich als angezeigt, 4 Stunden dauert das. Ja, mit Glück. Sind es dann, je nachdem, was drin ist, ist das Ding schon nach 2 Stunden fertig. Ja. Wenn ich Pech habe, wird es auch noch ein paar Minuten länger. Ja. So ist das. Und deswegen, ja, also gleich die Frage, ne. Braucht man eine App für die Waschmaschine? Ja, braucht man. Genauso wie man ein Smartphone braucht, unbedingt. Ja. Braucht man auch eine App für die Waschmaschine? Unbedingt. Nein, natürlich nicht. Aber wenn man will, ja. Dann hat man was davon. Jo. Gut, toll. Ne? Also, nee, soll jetzt keine Werbung für die Waschmaschine sein, aber ich finde es wieder mal cool, was die so alles machen, Xiaomi. Und vor allem, dass die immer so Kampfpreise anbieten in ihren Haushaltsprodukten. Das ist wirklich ziemlich genial. Realme, die haben Grund zur Freude, denn die feiern jetzt 45 Millionen Kunden weltweit. Nicht schlecht, oder? Das ist doch mal was. Wer hätte das gedacht? Ja, also die Abverkäufe bei Realme sind ja schon grandios. Als Oppo, Untermarke, starteten die ja 2018 im Mai. Ja? Und die haben sich so schnell entwickelt und die Verkäufe sind so schnell gestiegen, dass man diese Firma ausgegliedert hat. Ja? Also das heißt, die gehören dann nicht mehr zu Oppo. Ja? Man hat sie als separate Firma dann quasi positioniert. Nicht schlecht, aber die haben noch viel gemein, ja, beispielsweise das ColorOS, ja, haben beide Geräte, ja, und auch viele Herstellungsressourcen werden zusammen genutzt und deswegen, ja, man merkt eben noch die Herkunft. Das ist aber auch ein eine interessante Entwicklung, die man in China aber häufiger hat, dass zum Beispiel eben bekannte Marken daraus entstehen, dass sie von einer anderen Firma positioniert wurden. Übrigens auch OnePlus ist so entstanden. OnePlus gehört eigentlich auch Oppo. Ja? Ganz interessant. Aber die haben schon relativ früh, sind die doch sehr, sehr eigene Wege gegangen. Ja? Und auch hier sieht man eigentlich hier keine große Verbindung mehr. Außer dass der Chef von OnePlus jetzt hier auch eine Position wohl inne hat, bald, die auch Oppo betrifft und so, ganz interessant. Ja, ja, also diese Taktik scheint sich da ja zu etablieren. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen kritisch, ja, wenn, weil im Prinzip hat dann so eine Marke zu viel Marktmacht wiederum und die Leute wissen gar nicht, dass das alles so ein und dasselbe ist, ne? Genau wie Amazfit ja Xiaomi gehört, ne? Und auch sowas ist natürlich immer interessant. Gut, Sony Xperia 5.2 oder Xperia 5 Mark II, ich weiß nicht. Die werden, oder das könnte wirklich auch interessant werden, mal wieder. Sollte vielleicht wirklich mal ein interessantes Sony-Smartphone wieder rauskommen. 865 Snapdragon-Prozessor verspricht also schon mal ein bisschen Leistung. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz auf dem Display. Ja. Triple-Kamera hinten, darunter auch eine Telefoto-Linse, ja, mit dreifach optischem Zoom, ja, Zeiss-Linse. Hier verspricht man sich natürlich auch etwas Qualität davon dann, ja, logisch. 6,1 Zoll FHD Plus OLED-Display mit 21:9 Aspect Ratio, ja, also etwas breiter gezogen oder höher, je nachdem, wie man es sehen will, von welcher Perspektive aus. Ja. Das muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, ich habe da auch gelesen, 8 GB RAM, genau, 8 GB RAM sind vorhanden, das ist ja schon mal was. Wie viel Speicher, das kann ich hier nicht sehen. Das ist wohl noch nicht bekannt. Aber ich denke, da werden die keine Faxen machen. 8 GB RAM ist also schon mal auf jeden Fall das Minimum, was man braucht. Bleibt also die Frage nach dem Preis. Die wird noch nicht beantwortet. Ja, ist kompatibel zum DualShock 4 Controller, aber das ist nichts Besonderes. Ja, Frage nach dem Preis bleibt einfach mal offen und daran wird es dann auch hängen, ob das tatsächlich hier, ob das tatsächlich dann hier in diese Frage kommt, ob das Gerät irgendwie was reißen kann oder nicht. Ne? Also das wäre auf jeden Fall der ausschlaggebende Grund, ja, der Preis, logischerweise. Denn das ist immer Sonys Problem gewesen. Samsung baut ja seine Dienste langsam aber sicher ab. Ne? Warum? Weil die können halt nicht so Fuß fassen. Ja? Da hat Samsung keine glücklichen Händchen. Ja? Die haben das so oft probiert, ihre eigenen Dienste, schon ganz früh übrigens haben die das probiert, ihre Dienste an die Leute zu bringen, ja. Und so richtig hat es einfach nicht geklappt. Die Hardware läuft wie warme Semmeln, ja, aber die Software, die will eigentlich, die Dienste von Samsung, die will eigentlich niemand nutzen. Und viele Leute nutzen die nicht, obwohl die sogar voreingestellt sind teilweise. Das ist wirklich bezeichnend. Und deswegen schaffen die immer mehr Dienste ab. Microsoft bekommt jetzt den Cloud Service. Ja? Der Samsung Cloud Service wird abgeschaltet und zwar am 21. Juni 2021. Dann ist Schluss mit Samsung Cloud und OneDrive von Microsoft übernimmt diesen Part. Da müsst ihr also dann genau aufpassen, ja, dass ihr bis dorthin all eure Daten sichert und euch dann darauf vorbereitet, dass eben die Cloud im Juni 2021 abgeschaltet wird. Gut, dass es rechtzeitig sagen. Jetzt hat man noch genug Zeit, hier zu reagieren. Ob hier groß gejammert wird, das mag ich mal zu bezweifeln. Allerdings hoffe ich, dass Samsung die Nutzer nicht vergisst oder unterschätzt, die eben jetzt hier die Bilder ohne ihres Wissen beispielsweise, ja, in der Samsung Cloud abgelegt haben. Ja, ohne Wissen, weil das sind solche Dienste, wo oft eben das voreingestellt war. Google Fotos muss man sich nachinstallieren oder ist eben nicht voreingestellt in dem Betriebssystem. Und das heißt, die Bilder laufen dann automatisch auf die Samsung Cloud. Wenn jetzt diese Samsung Cloud abgeschaltet wird und die haben kein Konzept, um dann automatisch die Bilder von der Samsung Cloud in die Microsoft Cloud zu kopieren, automatisch, dann verlieren die Nutzer ihre Fotos, die sie in der Cloud gespeichert haben. Und dann wird es aber einen Aufschrei geben, das kann ich euch sagen, wenn auf einmal die Bilder von vielleicht Millionen von Samsung-Nutzern auf einmal verschwunden sind. Die kriegen einen hysterischen Anfall, würde ich auch tun. Tja. Die Geschichte von der Xiaomi Lademöglichkeit ist ja schon faszinierend. Das habe ich auch in einem Artikel bei GizChina gelesen. Da wurde es mir auch erstmal so richtig bewusst, wie da die Entwicklung nach vorne gegangen ist. Ja, muss ich das mal vorstellen. 2011 hat Xiaomi 5 Watt Charging, ja, vorgestellt in ihren Xiaomi Smartphones, ja. Heute sind die bei 120 Watt angelangt. 120 Watt Aufladegeschwindigkeit. Extrem. Und auch bei den Wireless-Geschichten, ja, von 7,5 Watt bis 50 Watt. Für Wireless ist das auch eine ganz schöne Menge. Ja, da wird was gebrutzelt. Ja. Es ist faszinierend, wie schnell da die Entwicklung vorangeht. Und das zeigt auch eben, wie flexibel solche Firmen trotz der hohen Verkäufe ja sein können. Respekt. Und man weiß, was da noch alles so kommt. Ja, mal schauen. TomTom hat jetzt offiziell, ja, für einige kannte man das schon vorher herunterladen, aber jetzt ist offiziell die Ablösung von Google Maps auf den Huawei Smartphones eingetroffen, und zwar ist das TomTom Go Navigation. Ab sofort gibt es diese App in der Huawei App Gallery, und wie gesagt, das ist die Antwort von Huawei. Da haben die ja mit TomTom ein Joint Venture geschlossen zu Google Maps, und hauptsächlich natürlich stützen die sich da auf die Navigation. Das ist wohl das Wichtigste, und das sehe ich auch so, dass das der wichtigste Teil ist von dieser App. Für was anderes habe ich Google Maps seit vielen Jahren schon nicht mehr benutzt, ja, weil auch die Karten nicht mehr dafür geeignet sind. Früher konnte man das noch fürs Geocaching benutzen. Heutzutage sind eigentlich nur noch Straßen eingezeichnet. Wege, die sieht man nur noch, wenn man so weit reinzoomt, dass es keinen Sinn mehr macht. Ja, also richtig dumm, und deswegen nutze ich schon seit längerer Zeit die OpenStreetMaps-Karten. Ja, die sind da extrem detailliert. Und viel, viel besser geeignet. Eigentlich für alles andere, außer für Navigation. Ja. Also wirklich, müsst ihr euch mal angucken. Die OpenStreetMaps-Karten sind unwahrscheinlich viel besser als das Material, was bei Google Maps drin ist. Das kann man gar nicht beschreiben. Ja. Also dagegen sieht Google Maps aus wie eine, ja, reine Navigations-App. Und ich glaube, das ist halt auch der wichtigste Punkt bei den allermeisten Leuten. Deswegen der richtige Weg, TomTom Go Navigation App. Ja. Was allerdings nicht der richtige Weg ist, meiner Meinung nach, da hätte ich eigentlich erwartet, dass Huawei mit TomTom ein Abkommen schließt, dass eben Huawei-Nutzer das kostenlos nutzen können. Ja. Wenn sich da nicht noch was ändern, ist es nämlich so, dass man nach den 30 Tagen Testzeitraum, ja, entweder 1,99 Euro pro Monat oder 12,99 Euro pro Jahr bezahlt, um eben diesen Dienst weiter nutzen zu können. Und damit ist natürlich die Frage, ob man das überhaupt als Konkurrenz zu Google Maps dann letztendlich sehen kann. Meiner Meinung nach, ich finde das skurril zu sagen, das ist unsere Antwort auf Google Maps, wenn man dafür bezahlen muss und Google Maps kostenlos ist. Ehrlich gesagt, das wird kaum jemand machen. Ja, und ich kann es auch verstehen. Also 1,99 Euro ist nicht viel, aber das mache ich nicht. Ich habe USM-End drauf, ja, da habe ich ein Jahresabo, weil ich da viel, viel mehr Nutzen daraus ziehe, ja, mit den vielen Offline-Karten und wie gesagt OpenStreetMaps-Material, ja, Geocaching-Funktionen und auch noch Navigation zusätzlich. Ja. Aber das ist eben, selbst das hier ist für normale User, obwohl so viel mehr Funktionen sind, eigentlich nicht interessant. Ich kann es euch sagen, wenn eine App was kostet, wird es für die meisten Leute nicht mehr interessant sein. Ja, und Google Maps ist nun mal kostenlos und wenn man gegen Google Maps anstinken will, dann muss das Produkt auch kostenlos sein. Da hätte ich mir gewünscht, oder das war eigentlich für mich selbstverständlich, dass Your Way mit TomTom hingeht, sich hinsetzt und sagt, okay, für Your Way-Nutzer ist das kostenlos, wir zahlen euch was, okay, ne, so wie man das halt eben unter der Hand macht. Dafür können eben die Your Way-Nutzer das kostenlos machen. Wenn jetzt die Your Way-Nutzer dafür zahlen sollen, da gibt es so viel bessere Programme als TomTom GPS-Navigation, ja, erstmal. Das heißt, wenn ihr zu den wenigen Nutzern gehört, die für Navigation auch bezahlen würden, dann holt euch am besten ein anderes Programm mit viel besseren Funktionen, viel mehr Möglichkeiten, ja, als eben diese TomTom Go Navigation. Ja. So ist das. Ich meine, es gibt sogar noch einige andere kostenlose Navigationsprogramme in der Your Way App Gallery. Ja. Ich habe da nicht alle getestet, aber wie gesagt, USMN gibt es ebenfalls in der Your Way App Gallery. Also, tja. Komisch, ne? Naja, gut, wie auch immer. Das war mal das von TomTom. Was ist? Ach ja, Your Way will 50 Offline-Stores in Europa eröffnen. Das haben sie auf der IFA bekannt gegeben. Ja. Das heißt, wenn wir Glück haben, gibt es halt bald hier auch in Deutschland Geschäfte. Ja. Also speziell Your Way-Geschäfte, die eröffnen. Allerdings geht man nicht davon aus, dass das in irgendwelchen kleineren Städten sind, ja, sondern das wird wohl auch hauptsächlich oder eigentlich nur in größeren Städten sein. Ja. Ist ja auch logisch irgendwo, wenn man sieht hier 50 Stores in ganz Europa, das ist nicht besonders viel. Ja, das sind nur eben die größten Städte wahrscheinlich damit abgedeckt. Ja. Es bleibt Europa ein wichtiger, wichtiger Markt für Your Way. Das haben die auch nochmal betont. Ja. 223.000 Jobs in Europa von Your Way. Ja. Ich denke, da wird auch Europa Interesse daran haben, Your Way auf dem Markt zu halten. Ja, und so sieht es ja auch bei den meisten europäischen Staaten aus. Zum Glück. So dass wir halt auch nicht so abgehängt werden, ja, technisch. Und gut, also Honor hält zu Europa. Honor und Your Way hält zu Europa. Ja, auch das haben sie nochmal bekräftigt, ja. Und es gab ja auf der IFA so eine richtige Kampfesrede, ungewöhnlich von Your Way. Ich glaube, so langsam haben sie die Schnauze voll von den USA. Ja, also bisher war ja immer ein ganz, ganz versöhnlicher Ton, gerade von dem Your Way CEO Ren Chengfei. Ja, die hat da immer ganz beruhigend gesprochen. Und jetzt ist da ein Sprecher hier, Walter G nennt er sich, Walter G, ja, komischer Name, und der hat jetzt hier 26 Minuten gesprochen, ja, und hat hier also klar gemacht, dass Huawei zurückschlagen wird. Ja, also jetzt geht's los. Ne? Jetzt reicht's Huawei. Die wollen zurückschlagen und sie sagen, dass eben die Rolle in Europa von Huawei besonders groß ist und dass sie Europa auch weiterhin sehr stark unterstützen werden hinsichtlich dieser also technologischen Ausbaus, ja, und auch Europa eben als starker Partner sehen, ja. Und das finde ich ein positives Zeichen. Das heißt, wir können uns darauf gefasst machen, dass eben mein Bedenken war ja, ne, dass Huawei und Honor, weil einige Modelle fehlen momentan im Honor Store beispielsweise in Deutschland, ja, dass die irgendwie Europa so abkapseln. Ne, so, ne, also ne, nichts mehr. Ne. Oder nur noch so nebenbei. Aber das scheint eben nicht der Fall zu sein. Huawei bleibt Europa treu und ich hoffe, dass auch Europa eben Huawei treu bleibt. Gut, also was haben wir denn hier noch? Was haben wir hier? Diese Geschichte. TomTom haben wir auch abgehakt. Ja, hier genau. MediaTek, da gab es wieder mal ein gemeines Gerücht, ja, die würden die 5-Nanometer-Chip-Produktion einstellen. Ja. Das stimmt aber nicht. MediaTek hat sich da zu Wort gemeldet und hat diese Gerüchte beiseite geschafft. Ja. Sie arbeiten ganz normal im Plan. Das 5G High-End Plattform-Projekt basierend auf 5-Nanometer-Technologie bleibt nach wie vor wie geplant bestehen und es gibt da keinerlei Änderung. Also, Gerücht abgehakt. Ja. Oder wie würden die Mythbusters sagen? Mythos zerstört. OnePlus 8T hat auch ein paar Schlagzeilen erwischt. Ganz interessant. Die Nachfolgeversion vom OnePlus 8. Ja, Leute, so ist das nun mal halt. Ja, geht halt so schnell. Aber bisher war das ja immer ein Vorteil bei OnePlus. Das OnePlus 8T jedenfalls wird ein 6,55 Zoll AMOLED-Screen haben mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ja. Und 48 Megapixel Hauptsensor, 16 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 5 Megapixel Makrokamera und ein 2 Megapixel Tiefensensor. Das heißt also, die Kameras werden da ungefähr so wie das OnePlus 8 sein. Man denkt, dass das, oder was heißt man denkt, es steht fest, dass das 8T beim durch den 865 Plus Snapdragon mit Power versorgt wird. 8 GB RAM, 128 GB Storage. Ja, das sind ja erstmal nur mäßige Werte, sage ich mal. Aber ich denke, da gibt es bestimmt auch noch eine andere Version und möglicherweise auch eine Plus-Version oder Pro-Version. Das werden wir dann noch sehen. Aber das hier ist ja das quasi das Gegenstück zum OnePlus 8. Ja, das OnePlus 8T ist dann eben der Nachfolger von dem. Dann wird es bestimmt auch noch ein OnePlus 8T Pro geben. Das ist aber noch nicht raus. Ne? Kann ich mir aber vorstellen, dass es so kommt. So wird es auch spekuliert. Ja? Übrigens wird das 8T mit Android 11 kommen und Oxygen OS 11 und wahrscheinlich im Oktober. So, was haben wir denn noch? Ah ja, vielleicht noch erwähnenswert, Huawei hat 8 Trademarks sich schützen lassen für neue Produktkategorien, ja, und das beinhaltet unter anderem Mate VR, Mate Robot, Mate Router, Mate AR, Mate Band, Mate Ring, Mate Home und Mate Auto. Also, man hat sich mal diese Begriffe schützen lassen. Natürlich weiß man noch lange nicht, ob daraufhin auch was kommt. Aber es gibt ja bei Huawei und Honor gerade diese Mega-Marketing-Maschinerie, die eben da sagt von Smart-Home-Steuerung, ja, und alles eben vernetzen, ja, mit Huawei und Honor-Geräten. Und von daher ist es logisch, dass da vielleicht auch noch eben fürs Auto Sachen kommen oder eben die Heimautomatisierung. Aber Mate Robot, das finde ich am interessantesten. Ich hoffe, da kommt noch was raus. Ja, ein Huawei-Roboter, der hier in meiner Wohnung rumfährt. Halt's Maul und nimm mein Geld. Die TCL-Firma, ja, TCL, erinnert mich immer noch an naja, egal, vergessen wir es. TCL jedenfalls bringen neue Tablets raus, bei denen sie sich was versprechen, hier auf dem Markt was zu reißen, ja, günstige Tablets, die aber, man glaubt es kaum, anscheinend können die das, was große Firmen nicht können, selbst in der Kleinausstattung schon 4 GB RAM haben. Ne? Das Tab mit einem Snapdragon 665, 4 GB RAM, 64 GB Storage, ja, 5500 mAh Akku. Leider ist da der Bildschirm halt nur 8 Zoll groß, von daher frage ich mich da nach dem Sinn. Ja, aber es gibt auch eine 10 Zoll Version mit 8000 mAh Akku, ne? Also schon gleich mehr. Hier kommt wohl ein MediaTek G72 Chipsatz zum Einsatz. Da bin ich ganz begeistert davon. Mit 4 GB Speicher ebenfalls. Und das ist dann schon wesentlich interessanter mit 10,1 Zoll Display. Übrigens, unabhängig von den Tablets, ja, hat TCL auch eine neue Technologie vorgestellt, die nennt sich NXT Paper, also Next Paper. Ja. Das ist eine verbesserte, oder ich möchte mal anders sagen, eine kombinierte LCD E-Ink-Technologie, ja, die das Beste aus beiden Welten bieten kann. Ja. Das hört sich sehr, sehr interessant an und damit wäre TCL die Ersten, die das auch vernünftig hinbekommen würden. Mal schauen. Das heißt, die Stromsparmechanismen von dem E-Paper, ja, zusammen mit der flexiblen Anzeigegeschwindigkeit von LCD-Screens, das wäre natürlich der absolute Hammer. Und es würde viele Probleme lösen. Nicht nur hinsichtlich von Stromspargeschichten, sondern auch vor allem hinsichtlich der Lesbarkeit der Displays, denn immer noch ist es eben unverhältnismäßig viel besser auf E-Paper zu lesen, also auf so einem E-Ink-Display, als eben auf einem LCD-Display. Ja. Ganz interessant. Natürlich auch Licht und so weiter und so weiter. E-Ink perfekt lesbar im Sonnenlicht. Ja. LCD besser lesbar im Dunkeln. Ja. Da seht ihr, wo eben da Probleme sind. Und das alles soll gelöst werden. Da bin ich wirklich gespannt. So, dann gucke ich mal ein bisschen noch weiter. Vielleicht hier das, was auf der IFA eben noch gezeigt wurde. Ein paar Sachen überspringe ich erstmal. Lenovo hat noch einige Tablets gezeigt. Interessant, auch die mit einem MediaTek-Chipsatz, nämlich dem P22T. Weitere technische Daten weiß man allerdings hier noch nicht. Dennoch sind hier die Preise teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Also dieses eine mit dem MediaTek-Chipsatz, das soll 160 Dollar kosten, während die anderen Tablets, das Tab P11 Pro beispielsweise, für 700 Euro auf den Markt kommt. Das ist schon ziemlich heftig. Ich glaube, da werden die auch nichts reißen können bei dem Preis. Ne? Oppo hat das F17 Pro vorgestellt. Auch hier soll einiges, sagen wir mal, gebracht werden für relativ wenig Geld. Allerdings ist dieses Oppo F17 auch ein Midrange-Gerät, Snapdragon 662 mit 8 GB RAM. Aber ihr merkt schon, 128 GB Storage maximal. Ihr merkt schon, auch hier, ne, Midrange jetzt endgültig die 8 GB eingezogen. Realme hat natürlich auch einiges gezeigt. Vanilla X7 mit dem Dimensity 800U Chipsatz. Sehr interessant. Das ist ein sehr günstiges Gerät mit 5G für $150. Also so langsam wird es richtig interessant. 5G-Geräte, einigermaßen passable Ausstattung für so wenig Geld. Ich weiß nicht, also ich glaube, für viele anderen Marken wird es jetzt hier, für die etablierten Marken wird es jetzt hier eng langsam. Sehr, sehr eng. Ja, Samsung hat noch das Galaxy A4 II 5G vorgestellt. Da könnt ihr da gleich auch wieder die Preisunterschiede sehen. Wobei die 360 Euro doch noch für Samsung-Verhältnisse ziemlich human sind. Also vielleicht haben die ja auch mal jetzt gehört, was die Stunde geschlagen hat, ja, und machen dann entsprechend hier auch noch was. Es gab noch ein paar andere Sachen von Anbietern wie Vico oder Tecno, ja, also die werden aber hier wahrscheinlich, denke ich, auch keine Rolle spielen. Ne? Poco bringt ein neues Modell, Poco X3 NFC. Das Lustige daran ist ja, dass dieses Poco X3 eigentlich das zweite echte Poco-Phone ist. Nämlich das Poco 2. Das war nur ein umgebrandetes Redmi K30. Ja? Und das hier ist jetzt das zweite echte Poco-Telefon. Das erste war ja so ein Riesenhit. Ne? Hier bringen die auch ein 6,67 Zoll IPS LCD Display mit 1080x2400 Bildpunkte Auflösung, 20:9 Aspect Ratio, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Das ist ja richtig gut für so ein Gerät. Snapdragon 732G. Es gibt hier wohl, schätze ich, mehrere Versionen. Es auf jeden Fall ist hier von einer 6 GB Version mit 128 GB UFS Storage die Rede, was natürlich nicht besonders gut ist. Das Snapdragon 732G. Ja, der Prozessor geht eigentlich in Ordnung, aber die RAM-Ausstattung nicht. Da bin ich also etwas verdutzt, muss ich sagen. Ja, dann gibt es hier eine 64 Megapixel Sony Kamera zusammen mit einer 13 Megapixel Ultra Weitwinkel Kamera, 2 Megapixel Tiefen- und Makrosensor, und für die Selfies gibt es sogar eine 20 Megapixel Front Facing Kamera. 5160 mAh Akku dürfte also bedeuten, dass ihr ziemlich lange mit diesem Gerät unterwegs sein könnt. Das ist gut, ihr könnt auch Musik hören, weil ein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss ist ebenfalls drin und auch Stereo-Lautsprecher sind verbaut. Ja, also es gibt tatsächlich hier nur zwei Versionen, eine 6 GB mit 64 GB und eine 6 GB mit 128 GB Ausstattung für je 199 beziehungsweise 249 Euro. Also, hier muss man auch sagen, da verliert natürlich Poco den Schwung, denn jetzt gibt es auch schon einige andere Geräte von anderen Anbietern auf dem Markt, die dann eben doch mehr bieten, zum Beispiel 8 GB Ausstattung und auch bessere Kameras für sogar noch deutlich weniger Geld. Ne? Also, naja, okay. Also, ich würde sagen, den Drive haben sie verloren. Ja, aber okay, man kann ja nicht alles immer gewinnen. Interessant war auch noch Honor. Honor hat einiges gezeigt, aber bevor ich dazu komme, vielleicht noch was, eine Vorankündigung, was Honor wohl am 16. September in China zeigen wird. Und leider wird das wohl bedeuten, dass wir es auf unseren Markt in Europa nicht bekommen werden. Sonst bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das eben auch auf der IFA gezeigt hätten, wo sie auch viele andere Produkte noch gezeigt haben. Der Honor Hunter Gaming Laptop. Ja, das ist natürlich ein Hammer. Leaks gab es schon längere Zeit. Jetzt ist es klar, dass am 16. September das vorgestellt werden wird. Ja. Man geht davon aus, oder ein Teaser-Video hat es eigentlich belegt, ja, dass ein Intel Core i7-Prozessor verbaut ist, RGB-LED-Beleuchtung im Gehäuse, ja, was man ja auch kennt von den Alienware und so weiter, ne? Und hier entsprechend bessere Kühlungssysteme eingebaut und. Also es wird ein Gaming-Laptop sein und das sieht, nach dem, was man jetzt hier im Teaser-Video gesehen hat, richtig gut aus. Das muss man schon sagen. Das macht Spaß. Das ist so ein Laptop, da würde ich wirklich hingehen und würde sagen, okay, das Ding will ich, ja. Aber ich befürchte eben, dass es in Europa nicht verfügbar sein wird, ja. Sonst würden die das nicht einfach so in China vorstellen. Wie auch immer, was anderes gibt's noch, was sehr, sehr interessant ist. Und zwar Honor hat die GS Pro Smartwatch fest vorgestellt und auch die Honor ES Smartwatch. So, und jetzt gibt's, naja, erstmal, ach, die typische Rio hin und her gerissen, erster Eindruck und so weiter. Ja, genau. 1,39 Zoll AMOLED-Display mit 454x454 Pixel Auflösung. Ja, nach dem MIL-Standard 810G. Ja, und das ist genau das, was ich erhofft habe. Denn es ist, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, das ist eine Outdoor-Smartwatch, so wie ich sie mag. Ja, vielleicht ein bisschen mehr rugged, hätte mir besser gefallen. Also das heißt, so wie eine G, wie nennt sie sich nochmal? Sag mal, jetzt werde ich aber wahnsinnig, ja, die Casio, ja, die Casio-Outdoor-Uhren. Ich glaube, ich hab heute zu viel Koffein getrunken oder was weiß ich, ja. auf jeden Fall in dem Stil, ja, wo ein bisschen das Display noch ein bisschen geschützter ist, das Glas, ja. Allerdings, wenigstens haben die es hier als Outdoor-Uhr positioniert und das heißt, es werden auch Wandern, Skilauf und Schwimmen und so weiter voll unterstützt. 100 Workout-Modelle kann man hier einstellen. Das heißt, es sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Kirin A1 Chipsatz sind wir schon gewohnt von der Huawei Watch GT2. Ja, 25 Tage Akkulaufzeit soll das Teil haben. Ja, integriertes GPS, dann allerdings nur 48 Stunden Laufzeit. Ja, Bluetooth 5.1. Ja, man kann sie bereits jetzt ab heute vorbestellen. Auf Honor könnt ihr sie vorbestellen. Jetzt kommt leider der große Nachteil oder zwei große Nachteile. Einmal, die einzige Farbe, die mir gefällt, gibt es offenbar im deutschen Store nicht oder noch nicht. Ja, das ist nämlich die Blue Camouflage. Ja, die so ein blaues Armband, silberner, ein hellblaues Armband im Camouflage-Modus, silberner Ring über dem Display und das Gehäuse ebenfalls hier so hellblau. Das ist wunderbar, das gefällt mir sehr gut. Die, wenn ich die sehe, dann habe ich das Gefühl, ich müsste auf den Kaufen-Button drücken. Ja? Schön auch übrigens, was bei allen GS Pro ist, auf dem Ring ist diesmal nicht unnötige Tachymeter, sondern man hat hier eine Kompass-Skalierung drin. Ja? Und kann man dann mit der entsprechenden App auch wunderbar das nutzen, outdoor-mäßig. Deswegen passt das natürlich perfekt für eine Outdoor-Nutzung. Ja, aber wie gesagt, diese Farbe ist nicht bestellbar und das wäre die einzige Farbe, die ich mir überhaupt bestellen würde. Eine andere Farbe käme für mich einfach nicht in Frage. Das langweilige Schwarz oder ein Weiß als Outdoor-Uhr ist also nicht möglich für mich. Ja. bei der schwarzen sehe ich es ganz klar. Einmal Geocaching und die Brünierung an diesem schwarzen, an diesem Rand ist abgeschabt. Da könnt ihr 100% sicher sein. Dann blitzt da silberne Kratzer hervor und oder noch Schlimmeres, ja, und das war's dann. Ne? Dann sieht es einfach nur noch schlecht aus. Das schwarze Plastikgehäuse und schwarzes Armband sieht ebenfalls billig aus. Diese Uhr sieht nicht aus wie eine, und jetzt kommt's, 249 Euro Uhr. Das ist nämlich der weitere Knackpunkt, ja. 249 Euro zurzeit zwar für 199 zu bekommen, für ein paar Tage im Angebot, wahrscheinlich nur so lange, bis es dann endlich diese blaue gibt, dann kostet 249, ist einfach nicht drin, ja. Die Funktionen, also die Leistung ist hauptsächlich so, wie eben die, das Vorgängermodell, die GT Pro, und das ist dann meiner Meinung nach eben zu teuer. Die weiße sieht zwar etwas wertiger aus, aber auch hier das gleiche Problem. Eine weiße Uhr im Outdoor-Bereich ist nicht optimal. Auch hier kann man davon ausgehen, dass sie bald nicht mehr weiß ist. Ja. Anders hingegen die Camouflage-Version. Das ist so, wie eben die, wie eben Outdoor auch gedacht ist. Ja. Außerdem ist dies ein Stoffarmband oder halt Nylonarmband und nicht ein Plastik-Fantastik-Armband. Auch hier sieht es wesentlich höherwertiger aus. Und die Prünierung ist, also beziehungsweise es gibt keine Prünierung auf dem Ring. Das ist also Silber, so dass man also auch mal entlang schaben kann. Und dann eben hoffen, dass das Display nicht abgekratzt wird oder angekratzt wird. Das ist halt, ja genau, jetzt fällt mir es auch wieder ein, bei der Casio G-Shock. Ja, ich wollte schon GeForce sagen, da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Nein, die G-Shock, ja, die hat halt eben so ein hochstehender Rand, dass das Display tiefer innen liegt, ja, da ist die Chance, dass man am Display mal entlangkratzt, sehr, sehr gering. Und je dünner dieser Rand ist, desto höher ist die Chance, dass man eben auf dem Display rumkratzt, ja, statt eben auf nur aus dem Ring außenrum, ja. Immerhin, der Ring ist Silber, das heißt, man sieht die Kratzer nicht so. Und das geht bei mir als Outdoor-Uhr eben durch. Aber auch hier 249 Euro, beziehungsweise auch die 199 Euro, das ist schon ein heftiger Satz. Da hätte ich mir doch von Honor erwartet, dass das deutlich günstiger wird. Ja, aber da habt ihr es mal wieder, ne, wie ich das schon gesagt habe, Erwartungshaltung gegen technische Ausstattung, also auch wenn diese Uhr für 249 Euro komplett klar geht, zumindest die Camouflage-Version und nicht diese billig aussehenden anderen Versionen, auch wenn das vollkommen in Ordnung geht, ich habe einfach erwartet, dass das Produkt von Honor günstiger ist. Und von daher wirkt die für mich jetzt überteuert. Und das Gefühl werde ich auch nicht mehr wegkriegen. Die Honor Watch ES hingegen, also, da sage ich mal, das ist eine Mischung zwischen Smartwatch und Honor Band. Ja, das ist so ein rechteckige Uhr, die auch ja schon gerüchteweise eben ja aufgetaucht ist letzte Woche, und es hat sich also bestätigt. Die Honor Watch ES ist eine rechteckige Uhr mit 456x280 Bildpunkten Auflösung, ja, 1,64 Zoll, und sie ist wesentlich schmäler als jetzt so eine Apple Watch beispielsweise, und das vermittelt halt den Eindruck, dass das so ein Fitnessarmband ist. Ja, ich meine, es ist auch ganz klar angelegt auf Fitness, ja, wobei die Outdoor-Uhr wesentlich mehr Funktionen in dem Bereich hat, aber okay. Für mich ist es wirklich ein aufgepimptes Honor Band, ja. Der Preis hat dann allerdings zum Honor Band gesehen doch noch ein bisschen draufgehauen, ja. Der Normalpreis für die Honor Watch ES ist 99 Euro. Bis eine Woche oder so geht das Angebot, wenn ihr vorbestellt, 79 Euro, ja, statt 99 Euro. Aber ansonsten, ein Smartwatch-Band für 100 Euro. Damit werde ich bei beiden nicht so richtig warm. Also die Uhr ist zu teuer, die Watch ES, die will ich eigentlich gar nicht als Watch bezeichnen, als Uhr. Ja, es ist so zwischendrin und da würde ich dann eben auch sagen, viel zu teuer. Ja. Selbst wenn die nicht von Honor kämen, aber das ist ja ist so eine Geschichte. Ne? Übrigens, wenn ihr denkt, die Smartwatch ES ist genau das Gegenstück zu der Honor Uhr, die ebenfalls so rechteckig ist und eigentlich genauso aussieht, nein, ist es nicht, denn die Honor Watch ES hat kein integriertes GPS. Die Huawei rechteckige Uhr, die hat allerdings integriert. Aber die Honor Watch GS Pro, die haben GPS mit an Bord. Also das nicht verwechseln. Die Honor Watch GS Pro ist mit GPS, die Honor Watch ES ohne GPS, aber das Äquivalent zu Honor Watch ES von Huawei direkt ist mit GPS. Super, ne? Also jetzt haben wir die Verwirrung ja komplett. Tja, und dann kam noch eine andere Ankündigung. Da habe ich auf der deutschen Seite natürlich noch nichts entdeckt. Weiß nicht, ob das ein schlechtes Zeichen ist. Ich hoffe nicht. Und zwar wurden hier neben den Magic Books auch, die sind schon zur Vorbestellung erhältlich. Ja, da habe ich aber schon öfters drüber gesprochen. Da war eigentlich schon alles bekannt. Magic Book 14 und Magic Book 15 sowie das Honor Magic Book Pro 2020. Ja. Super Preis, super Daten, aber wie gesagt, das hatte ich schon angesprochen, nur hier gibt es jetzt auch das Honor Pad 6, das wurde jetzt offiziell angekündigt, ja, für Europa, allerdings, wie gesagt, im deutschen Store ist noch nichts aufgetaucht dahingehend, ja, das Honor Pad 6, da habe ich letzte Woche einen kleinen Schnitzer gemacht, da hatte ich gedacht, dass Honor Pad X6 wäre die größere Version, aber das ist nicht richtig. Die große Version ist das Honor Pad 6, also ohne X vorne dran. Ja, 10,1 Zoll Display, 1920x1200 Bildpunkte Auflösung, 80,6% Screen Ratio, immerhin eine Zertifizierung vom TÜV Rheinland, was immer das auch dann aussagt von der Qualität her, wegen Low Blue Light Emission, naja, toll. Es gibt eine Version mit 3 GB, 32 GB Version, die ist natürlich vollkommen interessant, aber es gibt auch endlich eine Version 4 GB mit 64 GB Speicher. 64 GB Speicher ist natürlich wieder extrem eng ausgelegt, das ist ja klar, ne? Brauche ich nicht zu sagen, aber immerhin gibt es diese Version und ich schätze mal, dass da, auch wenn das jetzt hier nicht dabei steht, ich schätze mal, dass da auch eine Micro-SD-Karte rein kann, sodass man zumindest mal die Daten ablegen kann. Und das ist ja bei einem Tablet eigentlich besonders wichtig. Kann es immer nicht begreifen, dass man eben hier keine großen Speicher drin hat, weil ein Tablet kann höchstens ein Ersatz für einen Laptop sein und da braucht man Speicher. Ja? Also Terabyte eigentlich sollte da drin sein, meiner Meinung nach. Ansonsten, ja. Aber okay, ne? Ist ja immer wieder eine lustige Geschichte von Angebot versus sinnvolle Nutzung. Ja? Weiß nicht, warum man so ein Tablet hat. Wahrscheinlich holen sich die meisten sowieso nur zum Filme klotzen. Ja, weil sie zu faul sind, sich auf die Couch zu setzen, ja, und auf den Fernseher zu klotzen. Ja. Nein, man muss ja liegen und sich das Tablet übers Gesicht halten. Ne? So, und dann will man natürlich das nicht im kleinen Smartphone machen, sondern deswegen hat man ein Tablet. Also so kann ich mir das vorstellen. Ah, naja, okay. Dann das Honor Pad 6, X6, das hat ein 9,7 Zoll Display. Etwas kleinere Auflösung, 1280x800 Bildpunkte Auflösung, also wirklich ein mäßiges Display. Das gibt's auch nur in der Version 3 GB mit 32 GB. Ja, also das ist definitiv die Sparversion davon. Beide Pads haben dann eben, naja, hier steht's ja auch nochmal, ein Kirin 710A Chipsatz drin. 5 Megapixel Kamera hinten, 2 Megapixel Kamera vorne. Das ist aber für ein Tablet, also zumindest die Kamera hinten, vollkommen interessant. Vorne hätte kann die Auflösung ein bisschen besser sein, meiner Meinung nach, aber okay. Und eben IPS LCD Panels und 5000 mAh Akkus drin mit 10 Watt Charging. 3,5 mm Klinkenstecker sucht man vergeblich, ja. Das heißt, man braucht da diesen mitgelieferten USB Type-C zu 3,5 mm Adapter. Ja, immerhin wird er mitgeliefert. Wi-Fi 5 wird unterstützt, Bluetooth 5.1, Dual Speakers, ja, interessant. Und eben beide auch einen Micro-SD-Kartenslot bis zu 512 GB Karten kann man da reinmachen. Also zumindest kann man sich Datenspeicher hier aufrüsten. Preise leider noch nicht bekannt gegeben, aber ich gehe mal davon aus, dass Honor nicht den Fehler macht bei diesem Tablet und versucht hier an der Preisschraube zu drehen, sondern hier hingeht und das wirklich zu einem absoluten Kampfpreis raushaut. Ja, sonst sehe ich hier null Chance. Ja, ganz klar. So, zu guter Letzt habe ich noch was. Samsung, ja, patentiert sich ein Galaxy Smartphone mit transparentem Display. Und schon wieder habe ich sofort an, hier, ich werde mal diesen Artikel verlinken, da könnt ihr mal so ein Rendering sehen, habe ich sofort gedacht an die Expanse. Ja, heute habe ich es echt mit den Namen, ja. Aber ich bezweifle ganz einfach, dass das so in dieser Form wahr wird, ja, weil da gibt's eben ein ganz kleines Problem hier, zumindest bei diesem Rendering, ja, gibt's ein kleines Problem. Es gibt keine Mikrochips, also keine Elektronik, ja. Es sei denn, es gibt jetzt Platinen und Akkus und alles Mögliche, die transparent sind. Ja. Also wenn, dann müsste zumindest unten ja einen Teil, einen dunkler Bereich sozusagen geben, ja, wo die ganze Elektronik drinsteckt. Und dann eben das transparente Display. Das wäre schon mal ein Riesenfortschritt, ja. Denn dann hätte man auch die Umgebung im Blick sozusagen, ja. Und nur so ein kleiner Streifen wäre quasi verdeckt von der Sicht her. Ja. Also das ist nicht schlecht. Das ist dann wie so ein Head-Up-Display im Auto, ja, wo man durchgucken kann, quasi die Scheibe ist das Display, ja, und man sieht, während man die Daten abliest, die Straße. Die Daten werden quasi in die Straße eingeblendet, sozusagen, ja. Und ich hätte mir schon oft gewünscht, dass das auch beim Smartphone der Fall ist, ja, dass man eben hier das transparent hat, ja, und zwar echt transparent, also nicht die Kamera hinten nutzen, für das Bild dann zu spiegeln oder so, das ist zwar auch eine Möglichkeit, aber sondern wirklich durchschauen, ja. Das fände ich schon ziemlich cool, aber wie gesagt, technisch muss ein Teil natürlich verdeckt sein, weil es keine transparenten Platinen und Microchips und vor allem keine transparenten Akkus gibt. Ganz klar. Gut, wie auch immer. Patentiert ist es, aber das heißt ja noch nicht immer was. So, dann komme ich mal schnell zur Community. Ganz so viel war nicht los. Ich weiß auch nicht genau, was ich da alles davon vorlesen kann. Deswegen mal, der Alexander hat geschrieben, für deinen NAS-Server könntest du dir mal MBI anschauen. Ja, habe ich ganz kurz gemacht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, jetzt da genauer drüber zu recherchieren. Aber so wie ich das sehe, gibt es gar keine Raspi-Version, keine Version für den Raspberry Pi. Damit ist es natürlich für mich ausgeschieden. Das Teil muss natürlich auf dem Raspberry Pi laufen. Ne, auf einem offiziellen Raspbian OS, das ist klar. Er schreibt, das ist eine Medienserver-Software, die ich selbst seit Jahren auf meinem Heimserver laufen habe. Es gibt haufenweise Apps für verschiedene Systeme, unter anderem Android, Android TV, PlayStation 4, LG TV und WebOS. Chromecast wird auch unterstützt und so weiter. Ja, wie gesagt, nur die Server-Software muss halt eben auf dem Raspberry Pi laufen. Dann, ja gut, das lasse ich mal hier jetzt aus, ne? Und zwar ging es eben darum, ich war da etwas verwirrt, was da gemeint war wegen diesen ausländischen Accounts bei zum Beispiel Netflix und YouTube und so weiter und Spotify, aber das ist eigentlich jetzt hier erklärt worden vom Alexander, dass das hier so gemeint war, eben die Abos quasi abschließen mit einem VPN, sodass man dann zum Beispiel in den Genuss günstigerer Angebote kommt, weil es gibt da frappierende Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Ja. In einigen Ländern sind die Abos, die bei uns recht teuer sind, super billig. Ja. Und da kann man dann eben mit so einem VPN ein bisschen tricksen, ja, kann uns vorgaukeln, man ist aus der Region, macht dort einen Account, ja, und dann kann man eben günstiger abonnieren. Aber ehrlich gesagt, also das war eigentlich jetzt, finde, das ist jetzt nicht das große Problem, meiner Meinung nach, auch wenn es natürlich billiger ist, wenn man so einen YouTube-Account vielleicht irgendwo in irgendeinem Land abschließt, wo ja, das viel, viel günstiger angeboten ist. Es ist zwar schön, dass man es dann günstiger hat, aber ehrlich gesagt, der Preis war jetzt nicht unbedingt der Grund, warum ich YouTube Music nicht als attraktiv empfinde, sondern mehr so die Oberfläche, die fehlenden Funktionen, die Tatsache, dass eben Songs dauernd rausfliegen aus der Playlist. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal YouTube Music abonniert gehabt im Premium-Account. Und da waren also die angefertigten Playlists, die konnte ich wöchentlich komplett umschreiben, ja, weil ein Großteil der Songs rausgeflogen sind. Es ist ja auch klar, irgendjemand lädt was hoch, dann gibt es einen Copyright-Strike, dann wird das Ding wieder gelöscht. Oder derjenige, der das hochgeladen hat, macht das Video privat. Dann kann man es auch nicht mehr anhören und ansehen. Ja? Oder der löscht es aus eigenen Gründen. Der löscht seinen gesamten YouTube-Account oder löscht einzelne Videos oder sonst alles Mögliche. Ich meine, es gibt ja heute, ist ja so in Mode, ne? Man lädt was hoch, lässt ein bisschen, dann löscht man es wieder. Ja, weißt du, was das für ein Sinn hat? Vielleicht denkt man dann, es ist nicht so schlimm, aber das ist ja momentan so cool. Man schreibt ganze Blog-Einträge, ja, lässt die in 2-3 Tage und dann löscht man das wieder. Okay, ne, Kiddies heute halt. Ne? Aber auf jeden Fall, das alles führt eben dazu, dass man ständig Haufen Lücken hat, andauernd deleted, deleted, deleted und das geht einfach nicht. Ne? Zumindest war das bei mir so. Ich habe ja, wie gesagt, einen sehr extravaganten Musikgeschmack, ja, und da war das halt dann oft so der Fall. Japanische Songs beispielsweise, das sind die japanischen Rechteinhaber sehr hinten dran her. Ja? Da kann man dann eben oftmals davon ausgehen, dass wenn eben da keine Lizenz gekauft wurde von so einem Anbieter, ja, also wenn ich zum Beispiel einen japanischen Song bei Spotify habe, ja, dann hat der die Lizenz, ja, erworben und fertig, ja, dann kann man davon ausgehen, dass das längere Zeit im Angebot ist und so ist es dann auch. Und bei YouTube, dann kann man davon ausgehen, dass innerhalb von ein paar Tagen die meisten Songs wieder gelöscht werden, ja, gewollt oder erzwungen gelöscht werden. Und deswegen ist es halt eben für mich der Grund gewesen, zu sagen, nee, also das ist nix. Ja. Der Preis dafür, also ja, also ich zahle auch 10 Euro oder 14,99, weil ich es auf vielen Geräten nutzen will, ja, 14,99 zahle ich dann eben auch für Amazon Music, ja, Unlimited, ja, wobei die eben gerade von den Songs, die ich normalerweise anhöre, gar nicht so viel haben. Spotify war jetzt unter ferner Liefen, weil einfach die App nicht mehr richtig funktioniert hat auf meinen Smartphones, und zwar nicht nur auf meinem Honor, sondern auf allen, die ich kenne, ja, und auf meinen Bekannten, wie man sowas noch nutzen kann. Ich weiß nicht, braucht man schon Engelsgeduld, die habe ich nicht, ja. Ja, das muss bei mir ratzfatz gehen. Wenn ich ein Lied anhören will, dann will ich es hören und will nicht erst ein paar Minuten warten, bis hier die App abgelust hat, ja. Sondern ich will es hören. Ja, und das hat eben dazu geführt, dass ich eben zu momentan bei Amazon Music bin. Das ist das letzte Wort, aber eben auch noch nicht gesprochen, weil YouTube Music kommt aus verschiedenen Gründen ja nicht in Frage, unter anderem eben auch deswegen, weil das nicht direkt kompatibel zu meinen Amazon Echos ist, und da sind wir wieder bei einem anderen Problem natürlich, ganz klar. Das Ökosystem bei mir ist Google weg, ja, ich nix mehr habe in Google, yay! Und deswegen ist bei mir halt Amazon und deren Ökosysteme drin, und das bedeutet eben, alles muss damit kompatibel sein. Fire TV, Amazon Echo, was anderes nützt mir nichts mehr. Und dann ist natürlich YouTube, gerade bei den Echo-Geräten, denkbar schlecht. Gut, so, dann komme ich jetzt zur App der Woche. Das ist wieder so ein Game, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht irgendwann schon mal App der Woche war. Denn wenn nicht, wundere ich mich, dass ich es noch nicht hatte. Ja. AFK Arena. Und zwar momentan in der Huawei App Gallery mit einem absoluten Superbonus zu bekommen. Wo ihr an so ein Geschenkpaket, ich glaube, im Wert von über 20 Euro bekommt, wenn ihr das installiert über die Huawei App Gallery und dann dieses Gerät beansprucht. Beziehungsweise, es ist auch so, dass es ja, vielleicht das kurz noch vorneweg, das Game Center gibt. Und das ist eine neue Erweiterung von der Huawei App Gallery. Das Game Center speziell für Spiele. Ja. Und dort, wenn ihr von dort aus dann eben die AFK Arena installiert, dann bekommt ihr dieses super Paket mit dazu. Das lohnt sich allemal. Allerdings gibt es AFK Arena auch im Play Store. Zum Spiel selbst, ja, man sammelt solche Heldenkarten, mit denen man dann eben im Kampf loslegen kann. Das Besondere, wie der Name schon sagt, ist natürlich AFK. Das heißt, das Spiel läuft im Hintergrund, auch wenn ihr das Gerät ausgeschaltet habt, einfach weiter. Und ihr könnt die Schätze dann einsammeln, wenn ihr wieder online geht. Ja, das System hat sich bewährt bei solchen Smartphone-Games, weil man halt da oftmals nicht permanent dran sitzt, sondern man will dann auch was haben, quasi von seinem trainierten Team, das man dann eben zusammenstellen. Ihr könnt unglaublich viele Kombinationen bei euren Helden erreichen und quasi eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die dann eben auch Sachen heranschafft, während ihr offline seid. Ja. Zusätzlich ist natürlich ein großer Part, ganz klar, wenn ihr direkt aktiv im Spiel seid, ja, dann könnt ihr auch bestimmte Aufgaben meistern, die das natürlich noch wesentlich mehr Items und so weiter gibt. Ja. Und da geht's auch, gibt es auch eine Möglichkeit, mit anderen Spielern rund um die Welt zusammen zu kämpfen, sich zu vereinen und zusammen zu kämpfen, und auch sogenannte Global Legions Championships, ja. Also man kann da im Prinzip alles machen zwischen aktiven ja, würde man sagen, schon einigermaßen anspruchsvollen Spielen, ja, bis zum absoluten Casual, nebenbei läuft das schon alleine Spiel, ja, und genau das macht eben den Reiz aus. Lilies Network ist ja nicht ganz unbekannt, was solche Spiele betrifft, und sie kriegen das halt auch recht gut hin, und man sieht es hier deutlich anhand von der Grafik, die ist ziemlich gut gelungen, die Zwischensequenzen sind super schön, die Charaktere sind fantastisch, man sieht auch hier Artworks sozusagen von den Chars, als sie erstellt wurden, unfassbar genial ist das, und natürlich der typische super Moe Moe Kyun Anime Stil, ja, den wir so, so sehr, sehr lieben, ja, eben gepaart mit diesen ganzen ja, Spieltechniken, die eben ein Smartphone-Game, würde ich schon sagen, ausmachen. Das ist eben wichtig, dass eben auch so ein Game anders funktioniert als eine Heimkonsole. Eine Heimkonsole wäre das wahrscheinlich das langweiligste Spiel überhaupt. Also, aber auf dem Smartphone macht es richtig was her und ist genau so, wie es sein soll. Und deswegen AFK Arena App der Woche. Wie gesagt, ich hoffe, sie machen nicht schon mal App der Woche. Ich habe da sowas, ich weiß nicht, kann mir es gar nicht vorstellen, dass so ein geiles Game nicht schon mal App der Woche war. Oder das gibt es erst seit kurzem. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja, okay. Wie auch immer, AFK Arena im Play Store in der normalen Version oder eben in der Your Way App Gallery mit dem absoluten Super-Bonus. Das gibt euch einen absoluten Vorsprung im Spielen. Da könnt ihr richtig einsteigen gleich schon, ohne dass ihr hier Geld raushaut, habt ihr schon einen Riesenvorteil gegenüber der normalen Standardversion. So, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. In der Line-Community könnt ihr alles loswerden. Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die findet ihr wieder in eurem Podcast-Player. Irgendwo müssen die sein, ja. Und ebenfalls in den Shownotes findet ihr auch einige Links und Informationen zu den Themen, die heute behandelt wurden. Da waren ja auch wieder ein paar Geräte dabei. Ja. Da könnt ihr die auch mal angucken. Tja, damit würde ich sagen, wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!